WDR 5. Neugier genügt. Dein Name steht jetzt auf unserer Todesliste. Du hast unsere Ehre beschmutzt, also sei bereit, wir werden uns rächen. Der Journalist Mahmoud Mouni ist eigentlich nicht einmal erstaunt, als er im Februar 2014 zum ersten Mal diese SMS-Nachricht auf seinem Handy sieht. Denn Journalisten, die kritisch über islamistische Gruppen, die Regierung oder die industriellen Mafia berichten, leben gefährlich in Bangladesch. Erst als sich letztes Jahr die Morddrohungen häufen und er sogar in der Redaktion telefonisch bedroht wird, wird ihm mulmig zumute. Aber der junge Mann hätte sich nie träumen lassen, dass er wegen seiner Arbeit einmal seine Heimat wird verlassen müssen. Mahmoud Mouni lebt jetzt seit 15 Monaten in Werl, einer Kleinstadt in der Nähe von Dortmund, auf 12 Quadratmetern in einem katholischen Stift. Er hat in Deutschland politisches Asyl beantragt. Als ich ihn dort besuche, wirkt der 31-Jährige etwas zurückhaltend, klein und zierlich. Wäre da nicht die Stirnglatze, könnte er locker als Austauschstudent durchgehen. Ich solle ihn Mouni nennen, sagt er. So nennen ihn alle Kollegen, weil er meistens unter dem Namen Mahmoud Mouni schreibt. Seinen richtigen Namen möchte er nicht nennen, da er Angst um seine Familie habe. Im Zimmer, zwei Betten, ein Tisch mit einem Laptop darauf, auf dem Sideboard ein transportabler Zweiplattenherd, ein Waschbecken, ein Schrank und ein Stuhl. Alles funktional und karg eingerichtet. Ich werde auf den einzigen Stuhl bugsiert. Mouni selbst sitzt auf dem Bett, aufrecht und konzentriert. Er erzählt mir, dass er letztes Jahr im Juni nur nach Deutschland gekommen sei, weil er zu einem internationalen Medienforum in Bonn eingeladen war. Aber dann, kurz vor dem Rückflug, kam der Anruf, der sein Leben komplett verändern sollte. My wife called me that three person went to my home and searching me where. Meine Frau hat mich angerufen und gesagt, dass drei Männer bei uns zu Hause waren und nach mir gesucht haben. Sie warnte mich: Besser, du kommst nicht heim. Es ist zu gefährlich gerade. Jeden Tag verschwinden Menschen. Bleib weg. Komm lieber später. Going on there and a lot of people are missing day by day. So you better you can come after some time. Die Panik in der Stimme seiner Frau habe sich sofort auch auf ihn übertragen, sagt Mahmoud Mouni. Aber warum löst der Besuch von drei Männern bei einem gestandenen Journalisten solch eine enorme Angst aus? Wenn du in dritte Weltländern, wie Bangladesch eines ist, als Journalist kritisch arbeitest, dann machst du dir automatisch viele Feinde, weil es überall Korruption oder andere Missstände gibt. Und wenn du den Dingen wirklich auf den Grund gehen willst, bist du schnell in der Klemme. Das wird dann auch schnell lebensgefährlich, erzählt Mouni. Viele seiner Kollegen werden bedroht, manche wurden sogar ermordet. Aber darüber höre man im Ausland kaum etwas. Weder von dem Mord an dem Journalisten-Ehepaar Jaga und Rooney, das vor drei Jahren brutal erstochen wurde, weil es über Korruption in der Wirtschaft und in der Regierung berichtet hat, noch von den Fällen, bei denen Journalisten auf offener Straße zusammengeschlagen oder ihnen Hände abgehackt wurden, weil sie kritische Artikel gegen islamistische Gruppen geschrieben haben. Ich möchte mehr darüber erfahren, doch meine Recherche gestaltet sich schwerer als gedacht. Reporter ohne Grenzen bewerten die Pressefreiheit in Bangladesch als schwierig und setzen das Land auf ihrer Rangliste auf Platz 146 von insgesamt 180. Die Organisation gibt aber zu, dass sie selbst nur schwer an Informationen herankomme. In deutschsprachigen Medien finde ich keine relevanten Artikel über die Arbeitsbedingungen von unabhängigen Journalisten in Bangladesch. Erst als drei regierungs- und islamkritische Blogger im Frühjahr dieses Jahres kurz hintereinander ermordet worden waren, haben amerikanische und europäische Medien darüber berichtet und darauf hingewiesen, wie schlecht es um die Freiheit der Presse in Bangladesch steht. Wenn Journalisten dort von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen, laufen sie schnell Gefahr, ins Visier ihrer Gegner zu geraten. Nicht nur, dass es in Bangladesch ein Gesetz gibt, das eine bis zu 14-jährige Haftstrafe vorsieht, wenn in den Medien Kritik an den Glaubenssätzen des Islam oder an Menschenrechtsverletzungen geäußert wird. Viel schlimmer sind die Drohungen, denen die Journalisten ausgesetzt sind. Mal folgen ihnen Männer auf der Straße, mal wird in ihre Wohnungen eingebrochen. Hinzu kommen ständig Todesdrohungen per SMS oder Telefon. Wer hinter diesen gezielten Abschreckungsmaßnahmen stecke, das könne man nur erahnen. Wirklich wissen tue man es nicht, erklärt Mahmoud Mouni. Aber das habe ihn nicht davon abgehalten, in Zeitungen und Blogs weiter über Missstände in seiner Heimat zu schreiben. I wrote against Islamic extremist and against corruption of government. Ich habe über islamische Extremisten geschrieben, über Korruption, die von der Regierung begangen wird, über den Zustand der Demokratie in Bangladesch, gegen außergerichtliche Morde einer Spezialeinheit der Polizei und so weiter. And so on. Besonders nach der Veröffentlichung seines Artikels über diese Spezialeinheit der Polizei, des Rapid Action Battalion, kurz RAB, wurde es für den 31-jährigen Journalisten immer gefährlicher. Darin deckt er auf, dass diese Spezialeinheit mutmaßliche Terroristen nicht nur fängt, sondern sie vor Ort auch gleich exekutiert. Es gab zum Beispiel ein großes Morden in Bangladesch. Da wurden 7 Menschen brutal von RAB-Mitgliedern ermordet. Das ist längst durch verschiedene Behörden bewiesen, aber bis heute sind sie dafür nicht bestraft worden. Im selben Artikel zitiert Mahmoud Mouni Augenzeugen und bezweifelt, dass die Ermordeten tatsächlich Terroristen waren, sondern möglicherweise nur Regierungskritiker. Es besteht der Verdacht, dass die RAB-Polizisten manchmal von der Regierung oder von anderen politischen Parteien missbraucht werden. Als zum Beispiel die heutige Oppositionspartei BNP an der Macht war, nutzten sie die RAB genauso aus, um ihre Machtstellung und ihren Einfluss zu erhalten, wie die jetzige Regierungspartei Awami League. Dieser Artikel erschien im Juni 2014 in der bengalischen Online-Zeitung Bata Bangla und die Reaktion darauf bekam Mouni noch am selben Tag zu spüren. I saw sometimes that 3-4 sometimes 2 person is sometimes following me. Schon früher sind mir manchmal 3 oder 4 Personen gefolgt, aber an diesem Tag, als ich gerade auf dem Heimweg vom Büro war, da sind auf einmal 2 Männer gekommen, haben mich am Kragen gepackt, mich geschüttelt und gesagt, was schreibst du da? Du hetzt gegen die Regierung auf. Wir werden dir den Journalismus schon austreiben. Es gab ein Handgemenge, dann lag ich auf dem Boden, während sie meine Sachen nach Dokumenten durchsucht haben. Als Nachbarn zur Hilfe gekommen sind, sind sie mit dem Motorrad abgehauen. Angst habe er gehabt. Nicht nur wegen dieses Angriffs, sondern auch wegen der Morddrohungen, die er schon vorher fast täglich per SMS oder Telefon erhielt. Aber auch, weil er nicht wusste, wie lange die Chefredakteure der beiden Zeitungen, für die er schrieb, noch hinter ihm stehen würden. Immerhin war Mahmoud Mouni bei beiden Chefreporter in Festanstellung und verdiente für bengalische Verhältnisse so gut, dass er seiner Familie ein sorgenloses Leben bieten konnte. Aber nur eine regierungskonforme und unkritische Berichterstattung zu liefern, wie es viele seiner Kollegen tun, das sei für ihn nie in Frage gekommen, beteuert der junge Mann. Und schaut mir dabei trotzig in die Augen. Also habe ich versucht, über die Missstände im Land zu schreiben, ohne mich auf irgendeine politische Seite zu stellen. Ich bin gegen niemanden speziell. Aber ich habe versucht zu zeigen, dass dieses System in Bangladesch keine Demokratie ist. Mouni streicht sich müde über die hohe Stirn. Er wirkt plötzlich energielos und verzweifelt. Ich bin physisch in Sicherheit. In Deutschland habe ich keine Feinde. Aber psychisch fühle ich mich nicht gut, weil meine Familie noch in Bangladesch ist. Ich vermisse sie schrecklich. Seit über einem Jahr hat Mahmoud Mouni seine Familie, seine Frau und seinen 4-jährigen Sohn nicht mehr gesehen. Wie es ihnen wohl gehen mag? Wie verkraften sie die Trennung? Von was leben sie, wenn das Einkommen des Familienoberhaupts fehlt? Diese Fragen lassen mich nicht mehr los. Ich beschließe, Mounis Familie und seine Kollegen in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, zu besuchen und mir selbst ein Bild vor Ort zu machen. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, als ich im Frühjahr die Treppe zu Mounis Frau Nashmoon hochsteige. Sie wohnt im 5. Stock eines bewachten Wohnblocks in Malibag, im Südosten von Dhaka, was schon auf einen etwas gehobenen Lebensstandard der Familie Mouni schließen lässt. Eine junge Frau öffnet mir die Tür. Lange, dunkle Haare, gepflegte Erscheinung in einem beigen Kleid mit roten Akzenten, das wie ein Kompromiss aus Kostüm und Sari aussieht. Hinter ihrem rechten Bein lugt ein kleiner Junge hervor. Ich werde herzlich begrüßt und nachdem die Gastgeschenke verteilt sind und das gemeinsame Essen vorbei ist, ziehe ich mich mit Nashmoon ins Schlafzimmer zurück. Sie ist sichtbar aufgewühlt, erzählt mir aber trotzdem bereitwillig, was alles passiert ist, während ihr Mann Mouni im Juni letzten Jahres in Bonn beim Journalistenkongress war. Da kamen Männer gegen 22:30 Uhr abends. Die sagten, sie kämen vom NSI, das ist der Geheimdienst. Sie suchten Mouni. Ich sagte, er sei nicht da, er sei in Deutschland. Sie sagten, was ihr Ehemann da macht, das ist nicht in Ordnung. Die Artikel, die er schreibt, solle er sofort stoppen. Ansonsten könnte ihm dasselbe passieren wie Sagar und Runi. Sie erklärt mir, dass Sagar und Runi ein im ganzen Land bekanntes, sehr kritisches Journalisten-Ehepaar war, das vor 3 Jahren grausam ermordet wurde. Bis heute wisse man aber nicht, wer das getan habe. Und dass die Journalistenkollegen vermuten, dass die Regierung den Fall auch nicht wirklich aufklären wolle. Und gerade zu dieser Zeit tauchten plötzlich Regierungsvertreter bei ihr auf. Munis Ehefrau Nashmun macht schon die bloße Erinnerung daran, sichtlich zu schaffen. Ich hatte besonders Angst, weil die Männer so groß waren. Und sie sagten, wir wollen euch nur vorwarnen. Wir werden wiederkommen, wir werden beobachten, was dein Mann tut. Als die Männer weg waren, habe sie Panik bekommen und sofort versucht, ihren Mann zu erreichen. Komm nicht zurück, habe sie ihm am Telefon gesagt. Und nachdem sich beide mit der Familie und Freunden intensiv beraten hatten, stand die Entscheidung fest. Muni sollte vorerst in Deutschland bleiben. Über ein Jahr ist das jetzt her. Monate, in denen Nashmun sich mit ihrem 4-jährigen Sohn alleine durchschlägt. Das sei in einem patriarchalisch geprägten Land wie Bangladesch, in dem die Männer das Sagen hätten, nicht leicht, betont die junge Frau mehrmals und wird dabei immer zaghafter. Als ich sie frage, wie es ihr denn jetzt finanziell gehe, schlägt sie die Augen nieder und antwortet beschämt. Als er noch da war, gab es kein Problem. Als er wegging, hatte ich auch kein Problem. Da war noch genug Geld auf der Bank. Eine Zeit lang konnte ich davon leben, aber jetzt ist alles aufgebraucht. Jetzt geht es mir finanziell sehr schlecht. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll und wie lange er in Deutschland leben muss. Ich habe gar keinen Überblick, wie lange all das noch dauern soll. Ihre Stimme wird leiser, ihr Körper verliert an Spannung, sie sackt in sich zusammen. Die Polizei sei schon mehrmals gekommen, spricht sie monoton weiter. Sie suchten Moni, sogar bei seinen Eltern auf dem Land seien sie gewesen. Die Drohungen seien aggressiver, aber das sei nicht das Schlimmste, sagt Nashmun, während sie anfängt, sich vor- und zurückzuwiegen. Tag für Tag frage ich mich, wie es weitergehen soll. Vielleicht werde ich ihn nie wiedersehen. Mir geht es mental immer schlechter. Wegen der Zeitverschiebung können wir uns nur sehr selten sprechen. Wir hören uns immer weniger. Wir entfremden uns. Mir kommt es vor, als ob wir uns nie wiedersehen werden. Ich glaube, ich werde langsam krank. Dann kommen ihr die Tränen. Sie kann sie nicht mehr aufhalten. In kleinen Rinnsalen tropfen sie ihr vom Kinn. Sprechen kann sie jetzt nicht mehr. Ihr Sohn Juado stürmt ins Zimmer mit Spider-Man-Maske und einem Batman-Umhang. Der 4-Jährige merkt schnell, dass mit seiner Mutter irgendetwas nicht stimmt und krabbelt unbeholfen zu ihr auf den Schoß. Onkel Jahid sei da, verrät er ihr und schaut seine Mutter unsicher von unten an. Jahid Alamin ist ein Arbeitskollege ihres Mannes Muni. Und wie dieser hat auch er bereits einige Morddrohungen bekommen. Die Situation für kritische Journalisten sei in Bangladesch untragbar geworden, meint der 35-jährige Journalist. Wenn du irgendwas gegen bestimmte, einflussreiche Gruppen sagst oder gegen ihre Interessen handelst, dann musst du mit allem rechnen. Ein aktuelles Beispiel. Gestern wurde ein Journalist in Feni zusammengeschlagen. Hände und Füße wurden ihm gebrochen. Das war gestern Abend. Ich zeig dir die Bilder. Er zeigt mir eine Aufnahme auf dem Smartphone. Nur mit Mühe erkenne ich, dass der blutige Klumpen auf dem Bild ein Mensch sein soll. Erschüttert wende ich mich ab. Aber auch Jahid Alamin ist tief betroffen. Auch er habe Angst um sein Leben und sei nicht immer mutig, gesteht mir der große, schlanke Mann. Er ertappe sich dabei, wie er sich immer öfter überlege, ob er einen kritischen Artikel überhaupt noch veröffentlichen soll. Aber er habe im Gegensatz zu Muni keine Familie. Und wie Moni denke auch er, dass Journalisten die Aufgabe hätten, Korruptionsfälle der Regierung, Waffenschiebereien islamistischer Gruppen oder Umweltsünden der großen Konzerne aufzudecken. Mahmoud Moni ist einer der Journalisten, die eine ganze Reihe von Morddrohungen bekommen haben. Er ist eine der kritischsten Stimmen in Bangladesch. Ich sammle schon lange Aussagen von Journalisten, die bedroht werden, die auf Todeslisten stehen. Und ich kann sagen, es werden immer mehr und es wird immer gefährlicher für uns. Zum Beispiel der Blogger Ovojit Jai, der umgebracht wurde. Dasselbe könnte auch Mahmoud Moni zustoßen. Ich denke, in Bangladesch sind er und seine Familie alles andere als sicher. Gleich um die Ecke von Najmuns Wohnung in Dhaka liegt Monis Büro. Ich treffe dort seinen Chef, Waid Ula, der die Zeitung Dainik Ashadi leitet. Er ist Ende 50, klein, schlank, drahtig und hat eine tiefe Zornesfalte zwischen seinen Augenbrauen, als ich ihn nach Moni frage. Mahmoud Moni fehle an allen Ecken und Enden, teilt er sofort mit. Er hat über die Aktivitäten einiger fanatischer Gruppen berichtet und genau die Menschen angeprangert, die gegen dieses Land, gegen diese Gemeinschaft arbeiten, im Namen des Islam oder unter irgendeinem Vorwand. Deshalb waren sie sauer auf ihn. Und diese Berichte wurden in unserer Zeitung unter seinem eigenen Namen veröffentlicht. Da habe ich ihm geraten, vorsichtig zu sein, weil schon so viele Journalisten von diesen Fanatikern angegriffen worden sind. Und er behielt recht. Als Mahmoud Moni Anfang Juni 2014 bei seinen Recherchen im Internet auf eine neue islamistische Gruppierung namens Dawah Ilallah gestoßen war und in einem Zeitungsartikel darauf hinwies, dass diese mit Videos und gezielter Propaganda zu Terrorattentaten in Bangladesch aufrief, erhielt die Redaktion tagelang per Telefon Morddrohungen. Nachdenklich sitze ich im Flugzeug von Dhaka auf dem Weg zurück nach Deutschland. Ich versuche, meine Eindrücke und Gedanken zu sortieren. Immer mehr Fragen tun sich auf. Wie groß muss der Druck und wie schlimm müssen die politischen Zustände in einem Land sein, wenn Menschen es in Kauf nehmen, sich selbst und ihre Familie zu gefährden? Was wird aus der Familie werden? Und wie wird sie die Belastung aushalten? Wie lange wird Munis Asylverfahren noch dauern? Und wie wird es entschieden werden? 4 Monate sind zwischen dem ersten Treffen mit Mahmoud Moni und dem jetzigen zweiten vergangen. Ich spüre sofort, Moni hat sich sehr verändert. Er wirkt unruhig auf mich. Fahrig zeigt er mir Dokumente und Zeitungsartikel, die er während der letzten Monate übersetzt hat. Erst allein aus dem Bengalischen ins Englische, dann mit Hilfe einer Freundin ins Deutsche. Diese Dokumente liegen jetzt auch seinem Anwalt in Frankfurt am Main vor. Andreas Kochlovius ist Experte für Asylverfahren. Er hat Moni dazu geraten, alles zu übersetzen. Aus Erfahrung weiß er, dass die Richter eine Vielzahl von Asylanträgen bearbeiten müssen. Und alles, was ihre Arbeit erleichtert, kann möglicherweise auch das Verfahren beschleunigen, betont der Anwalt. Er geht davon aus, dass Mahmoud Moni Asyl bekommen wird. Er kommt aus einem etablierten Zuhause. Er ist ein angesehener Journalist, er hat eine Familie dort. Normalerweise verlässt so jemand nicht sein Heimatland. Weiterhin, er kann durch seine Veröffentlichung sehr gut belegen, dass er im Fokus nicht nur von islamistischen Gruppierungen ist, sondern eben auch des Staates und der Polizei. Und da unterscheidet er sich von den meisten anderen Flüchtlingen, weil man das im Internet nachlesen kann. Doch Mahmoud Moni selbst teilt diese Zuversicht seines Anwalts nicht mehr. Er befürchtet, dass ihn die deutschen Behörden schlichtweg vergessen haben. Vor 15 Monaten hat er seinen Asylantrag gestellt und nichts hat sich verändert. Er fragt sich, wie lange er noch in dieser für ihn grausamen bürokratischen Warteschleife wird ausharren müssen. I'm waiting here 15 months and my lawyer said. Ich warte schon so lange. Mein Anwalt sagt, noch ein paar Monate. Aber was heißt das? 20 Monate, 2 Monate, 2 Jahre? 20 months is 2 months or 2 years. No idea actually. Dass er jemals wieder in seinem Beruf wird arbeiten können. Diese Hoffnung habe er längst aufgegeben. In Deutsch, I can say, meine Zukunft ist dunkel. Im Durchschnitt dauert ein Asylverfahren in Deutschland 3 Monate. Schenkt man dieser Angabe des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Glauben, dann dauert das Verfahren von Mahmoud Moni bis jetzt schon 5-mal so lang wie der errechnete Durchschnitt. Auf die Frage, wie es denn weitergehen soll, antwortet Mahmoud Moni kurz und bündig. In Deutsch, keine Ahnung. But if it is too late, then aber wenn es nicht bald anders wird, wird es richtig schwer, weil es meine Familie nervlich nicht mehr packt. Und sie sind auch immer noch nicht sicher in Bangladesch. Das ist das große Problem. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.